Wir blicken zurück auf das Jahr 2016. Auch hier im Nordertor hat sich einiges getan. Das erste Jahr Soziale Stadt ist vorbei. Es ist am Laufen nach wie vor. Was ist denn vielleicht 2016 so in der Rückerinnerung im Gedächtnis geblieben? Als allererstes natürlich unser tolles Stadtteilfest mit einer super Beteiligung, bestem Wetter und ganz viel Aktivitäten um das Haus herum. Da denken noch viele dran, zumal ja jetzt auch unser Mosaiktisch, den wir da gefertigt haben, jetzt auf der Terrasse steht. Im Mai haben wir einen ersten Tag der offenen Tür gemacht. Auch der ist sehr gut angenommen worden. Ansonsten hat es zahlreiche Arbeitsgruppentreffen gegeben. Wir sind ganz froh, dass sich so viele Menschen in den Arbeitsgruppen beteiligen. Auch da sind ganz viele Ideenwerkstätten gegangen und das geht auch dieses Jahr weiter. Im letzten Frühjahr ging es ja offiziell richtig los mit der ersten Stadtteilbeiratssitzung, mit der konstituierenden Sitzung. Da waren richtig viele Menschen mit dabei. Hat sich das auch übers Jahr durchgezogen, dass so viele Menschen sich hier eingebracht haben oder war das an manchen Stellen auch schwer? Naja, im Sommer war es vielleicht nicht ganz so voll, aber es waren immer noch sehr viele Leute bei den Arbeitsgruppentreffen dabei, sodass wir insgesamt ganz erstaunt sind, wie das schon im ersten Jahr losgegangen ist. Dann richte ich den Blick jetzt mal nach vorne auf 2017. Das Jahr hat natürlich schon begonnen, aber wir wollen dennoch drauf schauen. Die größten Herausforderungen wollen wir vielleicht mal ein bisschen erwähnen. Unter anderem das Quartiersmanagement steht ja jetzt an. Ja, da freuen wir uns besonders, dass es nun endlich kommt. Wir hoffen, dass jetzt so 1. April oder so ähnlich, das Quartiersmanagement tatsächlich ins Haus kommt. Und besonders ich freue mich darauf, dass ich dann Kolleginnen oder Kollegen habe, mit denen ich hier zusammen das Quartier weiterentwickeln kann. Wie wird das Ganze dann konkret aussehen? Was kann das Quartiersmanagement dann vielleicht zusätzlich leisten, was aktuell noch nicht möglich ist? Was wird dann vielleicht mehr möglich sein? Und wie gestaltet sich das Ganze auch räumlich vielleicht? Hier vom Stadthaus ist ja nicht gerade das Größte, sage ich mal. Naja, also was die Räume angeht, da wartet ja schon ein Büro hier im Erdgeschoss des Hauses darauf, mit Leben gefüllt zu werden. Ansonsten bedeutet es aus meiner Sicht zumindest, dass wir im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Erreichen der Informationen, Erreichbarkeit der Informationen hier im Stadtteilhaus vorankommen. Also ich denke mal, eine Stadtteilzeitung, ein vernünftiger Internetauftritt, das haben wir bisher so nicht hingekriegt, das war nicht zu schaffen. Und da hoffe ich, dass da ganz viel Unterstützung jetzt vom Quartiersmanagement kommt, sodass auch noch mehr Bürgerinnen und Bürger mitbekommen, was hier schon alles an Angeboten läuft, regelmäßig. Danke schon mal, Frau Schöning, Sie Sozialarbeiterin im Nordertor. Und gleich möchte ich noch wissen, was wird denn in diesem Jahr konkret vielleicht schon umgesetzt, gebaut? Wird irgendwo schon mal eine Bagger vorbeischauen im Nordertor? Das klären wir alles gleich. Wir sind wieder zurück sozusagen im Stadtteilhaus im Nienburger Stadtteil Nordertor. Es geht um das Projekt Soziale Stadt Nordertor. Hier ist schon länger einiges los, um genau zu sein, seit dem letzten Frühjahr. Einiges ist passiert im letzten Jahr. Wir schauen drauf auf die neuen Herausforderungen 2017. Unter anderem gibt es ja den Stadtteilbeirat, der letztes Jahr gegründet wurde. Da ist jedes Mal viel los, haben wir eben schon gehört. Einige Menschen, die sich dort immer jedes Mal zusammenfinden, um das Nordertor voranzubringen. Welche Aufgaben werden denen nun konkret im neuen Jahr beschäftigen, Frau Schöning? Zum einen werden wir natürlich die Informationen aus den Arbeitsgruppen haben, sprich das Thema Kreisel der Arbeitsgruppe Verkehr wird ein Thema sein, die Weiterentwicklung des Stadtteilhauses und welche Bedarfe haben wir hier eigentlich, also welche Themen müssen wir hier noch gemeinsam angehen. Da kümmert sich die Arbeitsgruppe Soziales drum. Die Arbeitsgruppe Wohnumfeld hat eine Ideenwerkstatt zum Thema Umgestaltung des Friedhofs Bollmannstraße und ganz wichtig für die Jüngeren, die Allmende ist jetzt wirklich in der Planungsphase angekommen und ich hoffe einfach, dass wir das bis Herbst hinkriegen, dass wir dann loslegen können, damit die Allmende wieder ein Platz wird, wo man spielen kann. Das ist das eine. Und das andere ist halt, Informationen zu geben und auch darüber zu beraten, wie die Entwicklung des Quartiers weitergehen soll. Zum Beispiel auch im Zusammenhang mit der energetischen Quartierskonzeptmaßnahme, die jetzt losgeht und die in diesem Jahr ein wichtiges Thema sein wird im Stadtteil. Jetzt ist ja schon so ein bisschen angeklungen. Es wird auch baulich mal ein bisschen was wahrscheinlich jetzt hier passieren im Nordertor. Unter anderem angesprochen Friedhof. Ich würde auch die Allmende vielleicht mal kurz aufgreifen. Wie weit kann es da dieses Jahr wirklich schon losgehen, dass auch wirklich mal vielleicht mal ein Bagger anrollt oder derartiges? Oder muss das alles noch ein bisschen warten? Also bei der Allmende sind wir jetzt ganz zuversichtlich, dass wir das, wenn nicht noch große Sachen dazwischen kommen, wirklich September, Oktober eine Ausschreibung soweit haben, dass wir die ersten Sachen dort installieren können. Es sei denn, unsere Planungswerkstatt im Beteiligungsverfahren erweist, dass wir da nochmal ganz neu gucken müssen. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass so viele daran teilgenommen haben, da mitzudenken, dass wir da schon zu einem Konsens kommen, was da jetzt werden soll und was nicht. Und dass das dann auch durch die Gremien relativ zügig laufen kann. Was den Friedhof angeht, da sind wir noch im Gespräch. Da ist ja auch der Arbeitskreis Gedenken mit einzubeziehen. Es ist die Friedhofsverwaltung noch mit einzubeziehen. Und da werden wir Schritt für Schritt vorgehen. Wahrscheinlich wird eine erste Maßnahme sein, eine Verbindung zu finden von dem Übergang Wilhelm-Rösler-Straße, wo die GBN ja diese Tagesstätte bauen wird, unter anderem, und auch mehrere Senioren geeigneten Wohnungen. Da den Übergang zu finden von der Wilhelm-Rösler-Straße rüber zur Humboldt-Straße und die so zu gestalten, dass auch der Charakter des Friedhofs bewahrt wird. Dann würde ich vorschlagen, schließen wir das Interview doch jetzt einfach so mit ab, wie wir es angefangen haben, nämlich mit dem Stadtteilfest. Das war der erste positive Punkt, dann wollen wir damit auch aufhören. Das wird es in diesem Jahr auch wieder geben? Unbedingt. Also, wenn das erste Mal schon so toll läuft, dann machen wir auch ein zweites. Das war sofort am nächsten Tag klar, obwohl wir da noch ganz schön müde waren. Das wird am 9. September stattfinden, ungefähr im gleichen Zeitraum, also ich denke mal 14 bis 17 Uhr. Und da wird es bestimmt auch spannende Dinge geben. Ich sage nur Nordertörtchen, was sich dahinter verbirgt. Da kann man vielleicht sogar schon am 13.05. beim Tag der offenen Tür feststellen, was sich dahinter verbirgt. Da freuen wir uns sehr drauf. Also, wir freuen uns aufs Nordertörtchen. Klingt schon mal ganz lecker. Also, danke erstmal fürs Interview und für das Jahr 2017. Alles Gute. Ich danke auch vielmals.